dieser verlorene Weltkrieg. Er brachte die große Einkehr und die schöpferische Unruhe, die aus Sorgen und Särgen den Glauben erwachen ließ. Und dieser Glaube an das ewige Deutschland gewann Gestalt. Und diese Gestalt hieß Adolf Hitler. Und sein Wille hieß Mein Kampf. So erwachte das ganze deutsche Land und gewann das Dritte Reich. Die Insignien dieses unseres jungen Reiches heißen nicht mehr Krone und Krummstab, sondern Buch und Schwert. Unser Feind hält es mit Panzerwochen für den Bolschewismus. Wir stellen dem die Woche des deutschen Buches gegenüber und entgegen. Das Buch ist der Adelsappell an jeden Deutschen. Das Bekenntnis zum Buche, das ist der Adelsbrief des Dritten Reiches. Buch und Schwert gegen Gift und Galle. Der Sieg wird sich für Deutschland entscheiden, wir wissen es alle. Wir sehen ihn schon grünen, den Lorbeer, der bald die Inbrunst seiner Unsterblichkeit um die tapfere Demut des Buches und den Heldenmut des Schwertes schlingt.